Ja, und wie das so ist, zu Rauschangriff können wir leider gar nicht so viel sagen irgendwie, außer dass sie in ihrem Info schreiben, dass es alles ziemlich alte Männer sind und es gibt noch keine Bandfotos von ergrauten alten Männern. Ja, vielleicht wollen sie die Welt doch nicht so schocken mit den Fotos oder so.